auszuhalten. Sie kennen sich, deshalb hier, deshalb uns, uns deshalb. Wer kennt sie? Wir kennen sie. Deshalb kein Pardon. Nachher nicht beschweren. Jetzt auch nicht. Schauen Sie hier rüber. Schauen Sie. Sie ist wieder da. Da ist sie. Sie ist nicht aufzuhalten. Sie kennen sich. Deshalb hier, deshalb uns, uns deshalb. Wer kennt sie? Wir kennen sie. Deshalb kein Pardon. Nachher nicht beschweren. Jetzt auch nicht. Wer kennt sie? Wir kennen sie. Deshalb kein Pardon. Nachher nicht beschweren. Jetzt auch nicht. Schauen Sie hier rüber. Schauen Sie. Deshalb hier, deshalb uns, uns deshalb.